Das ist die Story von Rufus und Sarah, die sage. Kurz und klar gesagt. Rufus bügelte Sarah. Fertig! Aber einen Tag kommt. Rufus, der Genetik wieder. Dringt in das Dungeon ein. Aber warum tut er das?